Wenn ein EU-Außenminister, und sei es der eines eher kleineren Landes, öffentlich über den möglichen Ausschluss eines anderen EU-Landes spricht, dann sind Fragen programmiert. In Riga sahen sich Frank-Walter Steinmeier und seine Amtskollegin aus den baltischen Ländern mit den Äußerungen Jean Asselborns konfrontiert. Nicht hilfreich diese Rhetorik, so das Urteil aus Lettland, Estland und Litauen. Abgestimmt sei die Überlegung Asselborns nicht, so Steinmeier, aber auf der anderen Seite, das will ich aber gerne hinzusagen, kann ich verstehen, dass mit Blick auf Ungarn einige in Europa ungeduldig werden. Dennoch, das ist jetzt nicht meine persönliche Haltung, einem europäischen Mitgliedstaat die Tür zu weisen, sondern wir müssen uns den komplizierten Debatten, die es dann manchmal gibt, auch stellen. Es ist in dieser Amtszeit bereits die 7. Reise des deutschen Außenministers ins Baltikum. Der offizielle Anlass sind Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Wiederaufnahme bilateraler Beziehungen. Doch die Pressekonferenz mit den Amtskollegen zeigte Frank-Walter Steinmeier einmal mehr, aktuelle Themen sind dringlicher als die Würdigung guter Beziehungen. Nach der russischen Annexion der Krim und angesichts des Kriegs in der Ostukraine sehen sich die Balten in besonders heikler Lage. Entspannungssignale, wie Steinmeier sie in Richtung Moskau fordert, werden hier skeptisch gesehen. Militärische Stärke wird gefeiert. Gelobt wurde denn auch die Bereitschaft Deutschlands, im Rahmen der NATO-Truppenverstärkung Führungsverantwortung in Litauen zu übernehmen. Die deutschen Soldaten sind auf unserem Boden willkommen. Die Entscheidung, so Litauens Außenminister Linkevičius, sei von historischer Bedeutung. We will be very happy to host German soldiers on our soil. Which is definitely engagement in Baltic security affairs. Frank-Walter Steinmeier unterstrich direkt danach erneut die zweite Säule der NATO-Strategie, die Notwendigkeit, Russland jetzt ein Gesprächsangebot zu machen. Seine Initiative für neue Verhandlungen über konventionelle Rüstungskontrolle in Europa gehört in diese Kategorie. Gerade der eben gehörte litauische Außenminister hatte sich sofort kritisch zu Wort gemeldet. Neue Obergrenzen für Waffensysteme völlig inakzeptabel, so hatte Linkevičius vor Wochen kommentiert. An der Seite Steinmeiers erklärte er seine Skepsis heute mit der Begründung, Russland habe vertraglich ausgehandelte Pflichten schon allzu oft vernachlässigt. Steinmeier konzidierte, es gebe keine Erfolgsgarantien mit Blick auf mögliche Verhandlungen, dennoch ich rate uns zu einem Verständnis, zu testen, was geht. Einig waren sich die Außenminister darin, dass es noch zu früh sei, um die aktuelle Lage in Syrien zu kommentieren, nur Stunden nach Inkrafttreten der von Amerikanern und Russen ausgehandelten Waffenruhe. Von Steinmeier dazu so viel. Was wir sagen können mit Blick auf die Nachrichten von der Nacht, und ich hatte kurz vor Mitternacht noch ein Gespräch mit dem saudischen Kollegen von Berlin aus, es ist jedenfalls in den ersten Stunden des Waffenstillstandes zu einer deutlichen, sehr deutlichen Reduzierung der Gewalt gekommen. Und als wenn schon diese Kommentierung zu viel des Guten gewesen wäre, fügte der Bundesaußenminister hinzu, wenigstens eine Waffenpause für humanitäre Lieferungen sei unverzichtbar. Wörtlich sagte er, auch Außenminister brauchen manchmal Gründe für ein wenig Hoffnung.